Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nachdem es jetzt zwei Tage keine Folgen gab, wie bei Twitter aber auch kommuniziert, kommen wir heute nochmal zur Folge. Der Folge 362. Und zwar geht es heute um ein iOS-Spiel, ein Universal-Spiel, was Lifeline heißt. Das wird ja irgendwie als der neue heiße Scheiß in Anführungsstrichen kommuniziert, dieses Spiel. Viele Leute sind davon begeistert und ich habe ein Problem damit. Was für ein Problem ich damit habe, dazu später mehr. Ist eine Universal-App, es gibt eine Apple Watch-App, was ich natürlich wieder nicht testen konnte, aus dem Grund, dass ich keine Apple Watch habe. Das Spiel kostet 99 Cent, ist 20,3 Megabyte groß, Version 1.4 liegt vor, Sprache Englisch, wobei seit dem letzten Update auch Deutsch und Französisch erhältlich sind. Das ist kein Problem. Ich lese einmal was aus der Beschreibung vor und dann sage ich was zu dem Spiel. Die Bewertungen, jedenfalls in der Beschreibung, überschlagen sich irgendwie von boingboing.net, ein überraschender iPhone und Apple Watch Bestseller, der die Grenzen der Fiktion neu setzt. Time.com sagt, das wäre das Spiel für die Apple Watch. Die Beschreibung lautet dann folgendermaßen: Lifeline ist eine Kommunikation zwischen dir und einem fiktionalen Charakter, die alle bisherigen Grenzen überschreitet. Über dein iPhone, iPad oder die neue Apple Watch hilfst du, Taylor-Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Und gemeinsam tragt ihr die Konsequenzen dafür. Der bekannte Autor Dave erzählt eine spannende interaktive Geschichte über einen Wissenschaftler, der mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten abstürzt. Was dem Rest der Crew passierte, ist ungewiss. Der Einzige, mit dem Taylor Kontakt aufnehmen kann, bist du. Ein einzigartiges Spielerlebnis in Echtzeit, ermöglicht durch neueste Technologien. Taylor kämpft um sein Leben und sendet dir laufend Nachrichten. Du hast die Wahl, beantworte sie sofort oder antworte ihm zu einem späteren Zeitpunkt. Du kannst Taylor direkt von deiner Apple Watch oder deinem iPhone aus antworten. Dazu musst du noch nicht einmal die App starten. Das macht man nämlich folgendermaßen im Lockscreen. Einfach kann man nach links wischen auf eine Benachrichtigung. Und dort dann einfach antworten. Ebenso kannst du zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte zurückreisen und herausfinden, was passiert, wenn du eine andere Entscheidung triffst. Vermeintlich simple Entscheidungen können schwerwiegende Folgen haben. Schließe einen Teil der Geschichte ab, um die Story erneut zu spielen und diesen Modus freizuschalten. Lifeline ist eine umfassend fesselnde Geschichte, in der es um das Überleben und Ausdauer geht. Taylor ist auf dich angewiesen. Keine Internetverbindung nötig, keine In-App-Käufe und keine Werbung. Und dann kommen noch ein paar Bewertungen. Zum Beispiel von Game Sebo, wo dann so steht: Ich habe schon viele fesselnde Spiele gespielt, aber Lifeline ist das erste Spiel, das meine tägliche Routine verändert hat und Teil meines realen Lebens wurde. Und da fangen nämlich meine Probleme schon an. Ich persönlich möchte nicht, dass ein Spiel Teil meines realen Lebens wird. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen streng anders, was auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich merke, dass ein Spiel Teil meines realen Lebens wird, dann beende ich das. Und zwar ganz, ganz, ganz, ganz zügig. Das habe ich damals gemacht bei Browser-Games wie Die Stämme oder auch Grepolis. Und bei Lifeline bin ich jetzt tatsächlich nach 3 Tagen auch schon kurz davor. Aber worum geht es denn jetzt überhaupt in dem Spiel? Taylor, halt dieser Astronaut, ist abgestürzt und das ganze Spiel ist textbasierend. Sprich, ihr bekommt immer Nachrichten von ihm als Text und ihr könnt nicht selber Text jetzt irgendwie zurückschreiben, sondern müsst auf entweder einen Button oder einen anderen Button drücken, um eine Entscheidung zu treffen. Das Ganze kommt halt per Push-Benachrichtigung rein, wenn ihr gesagt habt, ihr wollt das so bekommen. Und wenn ihr eine Apple Watch habt, könnt ihr halt auch das auf eure Apple Watch bekommen. Das stelle ich mir ja noch relativ cool vor, weil man sich dann vielleicht vorstellen kann, dass man einen Communicator an der Hand hat und tatsächlich mit einem Astronauten in Kontakt steht. In Anführungsstrichen tatsächlich natürlich. Auf dem iPhone merke ich, das ist ganz nett, das Spiel auf jeden Fall. Und es ist eine gewisse Spannung dahinter und 99 Cent ist es definitiv wert. Also um das schon mal festzuhalten. Ich persönlich merke für mich, dass ich doch geneigt bin, häufiger dieses Spiel, diese App zu starten, als es mir persönlich lieb ist. Das hängt damit zusammen, weil man halt sehen möchte, wie geht es denn jetzt weiter? Und wenn man immer sieht, oh, da sind noch Push-Benachrichtigungen oder oh, da ist eine 1, ein Badge dran, da sind neue Nachrichten, dann möchte man das halt sehen und weiterspielen. Und das ist eben das, was ich eben angesprochen habe. Wenn ein Spiel so ansatzweise zeitraubend, wobei zeitraubend nicht ganz das wirklich passende Wort ist, dann ist es nicht wirklich was für mich. Trotzdem kann man festhalten, wie ich eben schon erwähnte, für 99 Cent macht ihr da wohl nichts verkehrt. Und man muss sich dann halt auch einfach ein wenig selbst reglementieren. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.